Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 2, Dresden, 21. Januar 1788. Der eigentliche Punkt unseres Streits fängt an, genauer bestimmt zu werden. Wir sind einverstanden, dass du bei deinen Arbeiten auf Einträglichkeit Rücksicht nehmen musst, das Studium der Geschichte deinen Ideenvorrat vergrößert, dir in der Zukunft einen ehrenvollen Wirkungskreis und ökonomische Unabhängigkeit versichert, auch deinem Geiste eine Beschäftigung, die seiner nicht unwürdig ist, darbieten kann. Dagegen behaupte ich aber, erstens, dass eine ausschließende Beschäftigung mit Geschichte dir nicht einträglicher ist als dichterische Arbeiten. Ich gebe zu, dass du zu diesen Laune bedarfst, aber diese ist bei dir nicht so selten, als du dir vielleicht einbildest, und dann wuchert eine Stunde mehr als Tage von historischen Untersuchungen. Als Dichter hast du Sprache, Kunstfertigkeit, Fantasie vor Tausenden voraus. Als Geschichtsschreiber stehst du Tausenden in allem nach, was vieljähriges Studium erfordert. Je höher das Ideal von deiner Arbeit ist, je mehr Lücken bemerkst du, je mehr Zeit bedarfst du zu ihrer Ausfüllung. Die Furcht, dich zu erschöpfen, fällt weg, sobald du Geschichte oder Philosophie für Dichtkunst benutzest. Was du zur Erweiterung und Berichtigung deiner Ideen liest, muss in deinem Kopfe eine dichterische Form bekommen, wenn du dich deinem Genius überlässest und nicht durch andere Rücksichten zerstreut wirst. Wenige historische Data sind hinreichend, ein neues Ideal in deiner Seele zu erzeugen, indem du das Fehlende durch Fantasie ergänzest. Je mehr du durch mannigfaltige, immer korrektere, dichterische Produkte dein Publikum vergrößerst, je größere Vorteile kannst du für diese Arbeiten erwarten. Zweitens, bei dem, was du dir von der Geschichte in Zukunft versprichst, hängt alles von der Frage ab, ob du als Professor der Geschichte oder als Geschichtsschreiber angestellt zu werden wünschest. Zu letzterem Ziele gibt es einen kürzeren und angenehmeren Weg durch schriftstellerische Zelebrität überhaupt. So brachte es Voltaire dahin, dass man es ihm besonders verdankte, wenn er sich zur Geschichte gleichsam herabließ. Man ersparte ihm die mühsame Aufsuchung der Materialien, man unterstützte ihn durch die fruchtbarsten Beiträge, man entschuldigte tausend kleine Unrichtigkeiten, der laute Beifall eines geschmackvollen Publikums übertäubte die einzelnen Stimmen mikrologischer Kritiker. Drittens, zweifle ich, ob du einen gleichen Grad von Größe ebenso bald und mit gleichen Genüssen während der Arbeit in der Geschichte wie in der Dichtkunst erreichen kannst. Und in diesem Falle hättest du Unrecht, dich nach Vorurteilen eingeschränkter Köpfe von Nützlichkeit und dergleichen zu bestimmen. Indessen sehe ich bei alledem wohl ein, dass es eben kein kluger Einfall von mir ist, dir deine jetzige Arbeit, die du doch einmal vollenden musst und die dir ohne einen gewissen Enthusiasmus unerträglich werden würde, verleiden zu wollen. Wir wollen also über Geschichte und Dichtkunst einen Stillstand machen, bis deine Niederlande fertig sind. Alles, was ich dich bitte, ist nur, der historischen Genauigkeit nicht zu viel dichterische Schönheiten aufzuopfern. Und wenn du einmal die Schwierigkeiten in Aufsuchung der Materialien überwunden hast, so musst du von deiner Arbeit den größten möglichen Vorteil ziehen. Dein Werk muss in Holland bekannt werden. Wieland ist mit dem Herzog von Braunschweig bekannt und kann diesen dazu brauchen. Eine französische Übersetzung muss es in mehrere Hände bringen. So kann es dir vielleicht mit dem ersten Versuche gelingen, deinen Ruf als Geschichtsschreiber zu gründen. Was du über deinen Zustand schreibst, getraue ich mir so zu erklären. Deine Freuden sind immer mit einer gewissen Anspannung verbunden. In den ersten Augenblicken erschöpft sich deine Fantasie durch Idealisieren. Auf diesen Zustand folgt Erschlaffung und Leere, besonders wenn die Wirklichkeit deinen Erwartungen nicht entspricht. Alsdann bist du weniger empfänglich für kleinere Genüsse. Du fühlst eine Unbehaglichkeit und glaubst die Ursache davon in deinen äußeren Verhältnissen zu finden. Aber sie ist in dir selbst und du bist deswegen nicht unglücklich. Die intensive Größe deiner Genüsse muss dich für ihre Menge entschädigen. Die schnellen und kontrastierenden Abwechslungen deines Zustandes werden sich mit der Lebhaftigkeit deiner Fantasie verlieren. Für jetzt sind sie von deinem Talent unzertrennlich. Erschöpfe erst alle Genüsse, die dies Talent dir darbietet, und nach einigen Jahren wirst du von selbst zu einer gewissen Ruhe und Gleichmut gelangen, die dich für kleinere Freuden empfänglich machen wird. Aber vor diesem Zeitpunkte kann ich dir, wie ich schon geäußert habe, nicht zu einer dauernden Verbindung raten. Die schnellen Übergänge vom Genuss zur Leerheit würden die nämlichen bleiben, und ein liebes Geschöpf, das du an dich fesseltest, würde mit dir dabei leiden. Naumann hat wieder mit mir von einer Oper gesprochen, die du ihm machen solltest. Er geht auf den Herbst nach Berlin und hat sich vorgenommen, den König zu einer Nationaloper zu bereden. Er will seine ganze Kraft aufbieten, um der Musik einen eigentümlichen Charakter zu geben, der sich durch Wahrheit und Würde auszeichnet. Die Klopstock'schen Schauspiele sind ihm fürs Theater zu mager. Von dir erwartet er mehr Theaterkenntnis, weniger Härte in der Versifikation und gleiche Gedrungenheit der Sprache. Er sprach in der Tat mit Geist und Wärme über die Sache, so dass er mich sehr eingenommen hat. Was sagst du zu dieser Idee? wenn du nur so gescheit wärst, künftigen Sommer wieder zu uns zu kommen, so könntest du dich mit Naumann selbst bereden. Lebe wohl, alle grüßen, dein Körner. Das Dorf hat nach den Büchern der Bibliothek gefragt. Kannst du nicht einige schicken?